fliege hoch wie eine Drohne und dann mach ich mir ein Bild von euch. Ich mir ein Bild von euch. Ich dachte wirklich, ich hab Freunde, aber werde nur gekillt und enttäuscht. Nur gekillt und enttäuscht. Ich suche nicht nach Gründen, denn ich habe einige parat, wenn's mal läuft. Hier parat, wenn's mal läuft. Ich kehre euch den Rücken zu, damit ich mich auf Chillen wieder freu. Auf Chillen wieder freu. Nach dem Regen folgt die Sonne, nach dem Leben der Tod. Liegt der Mond einmal im Schatten, seh ich den Untergang gewohnt. Ich bräuchte gar nichts zu betonen, doch ziehe jeden von euch hoch. Mit jedem Satz frage ich mich, hat die Scheiße sich gelohnt? Immer wenn ich Leute brauch, dann ist auf diese kein Verlass. Es liegen Jahre hinter mir, doch es führt wieder nur zu Hass. Und was hab ich nicht gegeben, damit alles endlich passt? Aber jetzt muss ich auch mal leben und brech aus diesem Knast. Ich habe einfach keinen Bock mehr, um an andere zu denken. Schau jetzt erstmal auf mich selbst, auf meine Liebe, meine Feelings, meine Frau, meine Ziele, mein Bericht, mein Leben und mein Karma, meine Regeln werde ich mir schenken. Ich denke über 100.000 Dinge täglich nach, hatte weniger Vorurteile gegen jeden, der mich umgab. So war ich jetzt, ihr Rap begebe ich nicht mehr so schnell nach. Ich inspiziere jeden Menschen wieder besser und das war's. Ich fliege hoch wie eine Drohne und da mach ich mir ein Bild von euch, genauso wie ich's immer schon tat. Ich dachte wirklich, ich hab Freunde, aber werde nur gekillt und enttäuscht. Es ist an der Zeit, was zu sagen. Ich suche nicht nach Gründen, denn ich habe einige parat, wenn's mal läuft. Viele, viele Wege am Start. Ich kehre euch den Rücken zu, damit ich mich auf Chillen wieder freu. Was mit euch passiert, ist mega. Ich bin mittlerweile in der Stimmung, jeden ohne Überwindung aus meiner Freundesliste zu streichen. Lasst mich nicht mehr erweichen. Brauche Kraft selber noch, um auf dieser Welt schaffen zu bleiben. Werde jedem echten Bruder respektiere und Rücken beweisen. Doch lasse mich nicht mehr verleiten, bei falschen Menschen zu bleiben. Es muss endlich mal reichen. Falsche Leute müssen endlich mal weichen, um mit geraden Menschen Geschichte zu schreiben. Fick auf die meisten in dieser Gegend, denn das, was sie reden, wie sie leben, ist ein einziges Elend. Vehement reden sie von Ehre und so einem Quatsch. Doch laufen weinend weg, wenn man sie aus Gründen mal klatscht. Verlass ist ein Fremdwort für diese ehrenlosen Affen. Sagen dies, sagen das, doch im Grunde sind sie nur verlogene Spassen. Machen Fräulein auf Erwachsen, doch wissen am zweiten des Monats nicht, wie sie es schaffen. Ganz ehrlich, da kann ich nicht mal ansatzweise mehr darüber lachen. Ich fliege hoch wie eine Drohne und da mach ich mir ein Bild von euch. Ich mir ein Bild von euch. Ich dachte wirklich, ich hab Freunde, aber werde nur gekillt und enttäuscht. Nur gekillt und enttäuscht. Ich suche nicht nach Gründen, denn ich habe einige parat, wenn's mal läuft. Hier parat, wenn's mal läuft. Ich kehre euch den Rücken zu, damit ich mich auf Chillen wieder freu. Auf Chillen wieder freu. Ich fliege hoch wie eine Drohne und da mach ich mir ein Bild von euch. Genauso wie ich's immer schon tat. Ich dachte wirklich, ich hab Freunde, aber werde nur gekillt und enttäuscht. Es ist an der Zeit, was zu sagen. Ich suche nicht nach Gründen, denn ich habe einige parat, wenn's mal läuft. Viele, viele Wege am Start. Ich kehre euch den Rücken zu, damit ich mich auf Chillen wieder freu. Was mit euch passiert, ist mir egal.